Städte grüner machen. Schließlich lässt sich für ein Stück mehr Natur auch dort sorgen, wo man es am wenigsten vermuten würde. In Städten. Gemeinhin werden sie mit Materialien wie Glas, Stahl, Beton und Asphalt in Verbindung gebracht. Auf den ersten Blick stimmt dieser Eindruck auch. Aber Städte bieten auf den zweiten Blick viele Möglichkeiten zur Begrünung, die vielleicht kleinflächiger sein mögen als auf dem Land, aber die auch einen Wert haben. Und anders als in der Landwirtschaft darf in der Stadt vieles so wachsen, wie es möchte. Deshalb ist die Artenvielfalt dort oftmals sogar schon heute größer als auf dem Acker. Das könnte man relativ leicht ausbauen. Asphaltierte Plätze lassen sich durch blühende Wiesen ersetzen, Straßen mit verschiedenen einheimischen Bäumen säumen, Parkplätze in bunte Gemüsebeete verwandeln. Auch Fassaden, Balkone und Dächer können Pflanzen tragen. Selbst Hochhäuser zu senkrechten Oasen werden. Das alles geschieht am besten mit einer Vielfalt an einheimischen Arten, mit Salbei und Lavendel statt Geranien, mit essbaren Früchten statt Rhododendron. Green City lautet das Stichwort, das schon deshalb von Belang ist, weil die Welt zusehends verstädtert. Auch ist es ein Vorurteil, dass Stadtmenschen keinerlei Bezug zur Natur und keinen Bedarf nach Grün hätten. Das Gegenteil ist häufig der Fall. Ihr Wunsch danach ist besonders groß. Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. So beschrieb schon der legendäre Kurt Tucholsky die Sehnsucht nach Natur und Stadt gleichermaßen. Schöne Aussicht, aber abends zum Kino nicht weit. Zumal das Bedürfnis nach der Natur in Zeiten des Klimawandels steigt, in denen sich Städte weiter aufheizen. Schattenspendende Bäume und Parks in urbanen Zentren, die die Luft befeuchten und Tieren Lebensräume bieten, sind da noch willkommener. Weltweit betrachtet stehen Green Cities noch am Anfang.